1. Moses rief ganz Israel zu zusammen und erklärt ihnen, dass sie sollen all der Taten geworden seien, die der Herr in Ägypten am Pharao, des in Dianen und seinem gesamten Land vollbracht habe. 2. Sie hatten die gewaltigen Prüfungen, die großen Zeichen und die beeindruckenden Wunder mit eigenen Augen gesehen. 3. Denn ich habe der Herr ihnen bis zum heutigen Tag kein Haus gegeben, das wirklich verstet, kein Augen, die wahrhaft sehen, und kein Ohren, die aufmerksam hören. 4. Erfüllte sie wesig jahr lang durch die Wüste, wobei weder ihr Kleidung noch ihr Schuhen ihren Füßen verschlissen. 5. Sie essen kein Brot und tranken weder Wein noch ander berauschend Getränk, damit sie erkennen sollten, dass der Herr, Gott, ist. 6. Als sie dieses Gebiet erreichten, traten ihnen König Sihon von Hesbon und König Og von Basan zum Kampfen gegen, doch die Israeliten besiegten sie. 7. Sie nahmen deren Land in Besitz und übergeben es den Stammen Ruben und Gad soe dem halben Stamm Manas als dauerhafte Erbe. 8. Die Schald Sultan sie die Wert Diocese Buns gewissenhaft befolgen, damit all handeln von Erfolg gekront sie. 9. Hutstehen sie al vor dem Herrn, ihrem Gott, die Stammesoberhaupte, die Altesten, die Amtsträger und al Manner Israels. 10. Auch ihr Kinder, ihr Frauen und die Fremden in ihrem Lager, vom Holzhorer bis zum Wasserschöpfer, sind anwesend. 11. Sie sind hier, in den Bund mit dem Herrn, ihrem Gott, einzutreten und die eidlich Verpflichtung zu übernehmen, die Hut mit ihnen schließt. 12. Auf dies Weise bestätigt sie Hut als sein Woken bekraftigt, dass Gott ist, wie es ihren Vorfahren Abraham, Isaac und Jacob geschworen hat. 13. Dies Abunden dies eidlich Verpflichtung gelten jedoch nicht nur für die Hut anwesenden. 14. Schließt sie viel mehr sowohl mit denen, die Hut hier vor dem Herrn stehen, als auch mit den kommenden Generationen, die jetzt noch nicht anwesend sind. 15. Sie erinnern sich genau daran, wie sie in Ägypten lebten und wie sie auf ihrem Weg durch die Gebiet verschiedene Völker zogen. 16. Dabei sahen sie deren abschulisch Götzenbilder aus Holz, Stein, Silber und Gold, die bei diesen Völkern verehrt wurden. 17. Es darfen te ihnen niemanden geben, weder Mann noch Frau, weder Sippen noch Stamm, dessen Haus sich vom Herrn abwendet, in den Gotten dieser Völker zu dienen. 18. Niemand sollte sich in falscher Sicherheit wiegen und denken, im Word nichts geschehen, auch wenn starkopfig seinen eigenen Weg geht, denn dies Word zum Allgemeinen verderben führen. 19. Der Herr Word einem solchen Menschen nicht vergeben, statt dessen Word sein Zorn gegen ihn brennen und Elflush Diocese Butch wer den in treffen, bis sein Name ausgelöscht ist. 20. Der Herr Word einen solchen Menschen zum Unheil aus allen Stammen Israels Orsenden, entsprechend allen Flüchen des Buns, die in diesem Gesetzbuch niedergeschrieben sind. 21. Künftige Generationen und Fremde aus fernen Landen werden die Plagen und Krankheiten sehen, mit denen der Herr Diocese Land heimgesucht hat. 22. Das Gans Land wird durch Schwefel und Salz verbrannt sein, so dass nichts mehr gesät werden kann und kein Grund mehr wächst, ähnlich wie bei der Zerstörung von Sodom und Gomorra. 23. All Völker werden sich fragen, warum der Herr so mit diesem Land verfahren ist und was die Ursache für diesen gewaltigen Zorn war. 24. Man wird antworten, dass sie den Bund des Herrn, des Gottes ihre Vater, verlassen haben, den Schloss, als sie aus Ägypten herausfährt. 25. Sie dienten stattdessen anderen Gotten und betieten sie'n Gotte, die sie nicht kannten und die Gott ihnen nicht zugewiesen hat. 26. Die Schalbint brannte der Zorn des Herrn über dieses Land, und ließ Elflush über es kommen, die in diesem Buch aufgezeichnet sind. 27. In seinem heftigen Zorn riss der Herr sie aus ihrem Land und vertrieb sie in ein fremdes Land, wo sie sich bis heute befinden. 28. Die Verborgen in Dinge gehoren dem Herrn, uns ihrem Gott, aber. Die offenbarten Wahrheiten gelten uns und unseren Kindern für immer, damit wir alle Dioses Gesetzes befolgen.